Ich halte mich auch kurz. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder ein Video für die Playlisten Barcamp und die Playliste Netzstimmen. Die heutige Netzstimme ist der Christoph Lanter. Christoph, wer bist du und was machst du? Hallo zusammen, mein Name ist Christoph. Ich bin aus der Ostschweiz Verbinder. Ich verbinde Menschen, Firmen und Ideen. Das mache ich einerseits als Verwaltungsrat, Mitglied von Advisory Boards. Und ich organisiere und moderiere Events, weil man auch da spannende Leute kennenlernt, die man verbinden kann. Genau, wir machen kurz Untertitel. Verwaltungsrat ist, glaube ich, das, was in Deutschland Aufsichtsrat heißt. Genau. Aber die Schweiz muss ja alles immer, ne? Tor heißt Goal und so weiter. Das braucht da einen anderen Namen, Du bist ein perfekter Übersetzer für diese sonst Worte. wäre es zu einfach. Ja, und wir haben uns früher schon getroffen beim Barcamp Schweiz in Zürich und beim Barcamp Bodensee in Deutschland. Und jetzt bist Genau. du auch unter die Täter gegangen, nicht nur unter die Mittäter, sondern auch unter die Täter und hast mit einem Team ein Barcamp organisiert in St. Gallen. Ja, du warst mitschuldig dran, weil ich wurde ein großer Fan von Barcamps. Ich durfte das, wie du gesagt hast, in Konstanz, aber auch in Zürich kennenlernen. Und mich hat das jedes Mal geflasht. Freitagabend bis Sonntag, super spannende Leute, unterschiedliche Themen. Aber das fehlte in der Ostschweiz. Also es gab es in Zürich, aber nicht in der Ostschweiz, konkret auch nicht in St. Gallen. Und ich ging mit Roger Tinner, der organisiert den KMU-Tag der Schweiz. Das sind dann jeweils über 1000 Leute in St. Gallen. Also ein Event-Organisator par excellence. Ging ich einen Kaffee trinken und wir stellten beide fest, wir mögen Barcamps, haben beide schon teilgenommen und finden es beide schade, dass es das nicht gibt in der Ostschweiz. Und wir sind unternehmerisch tätig. Was ich immer schade fand, war, dass es sehr wenig Unternehmer gibt. Auch in Konstanz gab es die nicht, auch in Zürich nicht. Und ich dachte immer, das liegt wahrscheinlich an dem Zeitaufwand, weil wenn du ein dicht gedrängtes Programm hast, nimmst du nicht Freitag bis Sonntag für etwas, wenn du noch Familie und so hast, wo du nicht genau weißt, was da rauskommt. Obwohl das ja eigentlich genau das Richtige wäre, um innovative Ideen zu spinnen, sich Zeit zu nehmen, wo man nicht weiß, was genau geschieht. Und deshalb hatten wir die Idee, wir wollen das mal in der Ostschweiz anders probieren, möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer gewinnen. Und die Idee war, von 16 Uhr bis 21 Uhr in 5 Stunden ein Barcamp. Und mit unserem Netzwerk versuchten wir dann, diese Unternehmerinnen und Unternehmer zu motivieren, zu kommen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, oder Oliver? Du hast sogar mich nach St. Gallen gelockt und ich habe dann Siehst entdeckt, du? wie günstig eigentlich Zugtickets nach St. Gallen sind, weil es da ein Bodensee Ost oder so Bodensee West oder irgendwas, da gibt es da so ein Ticket, ja, mit dem kommt man für 21 Euro oder so von Radolfzell nach St. Gallen und zurück. Ja, Cool. ja, also fand ich ganz spannend. Wie du weißt, bin ich da mit etwas Reservationen hingegangen im Sinne von, oh Gott, von 4 bis um 9, das kann ja nichts werden. Ja, bis Fünf man erstmal Stunden. warm wird, dann muss man schon wieder gehen. Und es hieß ja auch, die Türen schließen um 21 Uhr, wir werden da rausgeschmissen. Und also was ein bisschen schade war, dass die Abschlussrunde so ein bisschen, die Feedbackrunde so ein bisschen gefehlt hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil das auch nochmal Stimmt. so ein Punkt ist, wo alles nochmal, wo sich nochmal diese ganze Energie auch zeigt, wo man plötzlich sieht, wie die Leute rausgehen aus so einem Barcamp, ja, wie anders sie rausgehen, als sie reingekommen sind. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich habe Leuten hören, dass ihr euch läutern wollt und ein bisschen das Konzept anpasst fürs nächste Jahr. Ja, genau. Also wir haben es getestet und haben ganz viele Feedbacks natürlich gekriegt. Persönlich waren wir mehr als begeistert, wie das funktioniert hat, weil als Barcamp-Organisator stellst du Essen und Infrastruktur zur Verfügung. Für den Inhalt sind die Personen vor Ort verantwortlich. Und was cool ist an Barcamps, ist eigentlich, dass es eben nicht so ein klassisches Eventformat ist, wo man hingeht und zuhört und konsumiert, sondern dass jeder da auch aufgefordert ist, etwas selbst beizutragen. Das startet mit der Eröffnungsrunde, die ich dir abgeguckt habe, Oliver, dass jeder sich mit 3 Stichworten vorstellen soll, weil dann hat jeder schon mal was gesagt. Und wir hatten doch über 25 Slots, wo jemand ein Thema vorstellen wollte in den 5 Stunden. Wir waren da total begeistert. Die Und ich Frage glaube, ist so immer, 80 Leute waren es, oder? rund 80 Leute. Die Frage ist immer, was bleibt, oder diese Nachhaltigkeit bei Barcamps. Man hat dann eine gute Zeit, 2 Tage und dann. Und das war auch ein Feedback, die wir dann schriftlich erhielten, weil wir eben keine Schlussrunde mehr machen konnten zeitlich. Etwas, was wir gemacht haben, ist so eine LinkedIn-Gruppe für Barcamp St. Gallen, in der nur Teilnehmende mit dabei sind, die sich da vernetzen können. Sind jetzt gespannt, was daraus dann entsteht. Und du hast es Leuten hören, die Feedbacks waren so positiv, wir werden das nächstes Jahr nochmals angehen und werden das Konzept leicht ändern, weil jetzt alle, die dabei waren, die waren so begeistert, die kommen dann auch, wenn es länger geht. Aber wenn die von Anfang an ein längeres Barcamp gehen hätten müssen, dann wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, bei einigen die zu motivieren. Also von daher, ich glaube, Experiment geglückt. Ich hatte denselben Eindruck wie du. Wie geht echt das in 5 Minuten, in 5 Stunden? Klappt das? Aber ich fand die Energie eigentlich sehr hoch. Hast du auch so gespürt, oder? Ja, also es war eine prima, prima Atmosphäre, prima Austausch, prima Kontakte gemacht. Mal gucken, ob sich das aus dem einen oder anderen sogar noch was ergibt, weil einer meinte, ja, ich habe auch eine Idee für ein Barcamp. Okay, ja, cool. Ja, Also also hast du Akquise mal gemacht? schauen, weil ich das ja auch für Kunden anbiete und der kam dann so auf die Idee in meiner LinkedIn-Session. Ich sage, ja, wir könnten ja mal gucken, ob was draus wird, wer weiß. Wie gesagt, also die Stimmung, es war einfach faszinierend. Ich habe große und sehr kleine, sehr, sehr kleine und sehr, sehr große Barcamps erlebt. Und es ist eigentlich immer, die Stimmung ist nicht immer gleich, aber sie ist immer besonders. Und ich bin da optimistisch, dass auch der Schweizer und die Schweizerin sich dann vielleicht mal einen halben Freitag oder einen halben Donnerstag Ja. aus den Rippen schneidet. Und ich glaube, dann werden auch die Stimmen laut werden, zu sagen, wir haben gehört, anderswo sind Barcamps länger, ne? Aber Wir man muss wollen auch und dann schauen. schicken wir es zu dir. Ja, Ja, genau. Also ich habe auch schon überlegt, ob man offene Barcamps Freitag und Samstag macht, statt Samstag und Sonntag. Ja, also von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag, ob das vielleicht ein bisschen familienkompatibler war. Ich habe jetzt kürzlich gezählt, ich war inzwischen auf über 80 Barcamps. Nicht alle am Wochenende, aber die allermeisten und die allermeisten mit 2 Tagen. Und waren die Das unter hat der Woche natürlich zu einem schon, Thema oder waren die offen? die waren fast alles offene. Ja. Also fast alles offene, ganz wenige, weil am Anfang war ja in Zürich nicht das Barcamp Schweiz, sondern das WordCamp. Also WordPress Camp oder WordPress Camp hieß das, glaube ich, oder Block Camp oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ich glaube, es hieß Block Camp. Ich war bei ein paar Spezialbarcamps und manche Business Barcamps geben sich natürlich auch ein bisschen engere Themen. Ich war jetzt eben bei einem, es hieß Digitaler Dialog. Und da war die Idee, Unternehmende und Beratende zusammenzubringen, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat. Es ist alles ganz gut anpassbar und es gibt verschiedene Offenheitsgrade, sage ich mal, Ich die mag, ja, ich mag die man. offenen Barcamps lieber, weil man da wirklich auch Stories hört, mit denen man sich sonst vielleicht gar nicht beschäftigt. Bei dir, Oliver, hatte ich da mal das Vergnügen, mich über Frachtschiffreisen aufklären zu lassen. Es gibt da offenbar Reisebüros nur für Frachtschiffe. Und auch, ich glaube, in St. Gallen hatten wir ein sehr breites Spektrum an Themen von Führung, Von Pferdetraining ohne Simulation. Pferd, Ja, Pferdetraining genau. ohne Pferd. Hast du da teilgenommen? Dachte, nein, aber ich habe das dann gesehen und habe zuerst gar nicht gerafft. Und dann danach habe ich gerafft, ah, das war das Pferdetraining ohne Pferd, weil da eine Person blind war, also die Genau, Augen verloren simuliert. hatte und die andere hat sie so an so einem Seil geführt. Und ich Ja. dachte, was machen denn die da, ja? Und so, Also und quasi Simulation, Führungstraining. Selbstverteidigungskurse oder wie lernt man die Zahl Pi auf so und so viel 100 Stellen auswendig und alles mögliche Sessions hatte ich schon bei Barken. Ja, und also aus dem St. Gallen, glaube ich, war das sehr breit. Und was immer gut kommt, ich glaube, das hast du bei dir auch, sind am Schluss so Gin-Tasting. Also diese Runde war sehr, sehr offen und sehr gut angekommen. Also Ja, ich also bei glaube. dem Gin-Tasting war ich dann auch. Ah, sieh Und das an. war auch interessant, was die da erzählt haben. Und also Whisky und Gin, ja, genau. Ja, genau. Ja. Also von daher, Es geht weiter nächstes Jahr und ich hoffe bei dir auch und du schickst uns vielleicht dann noch einige Personen mehr, die auch in Genau, St. Gallen also mit dabei sind. ich komme, ich werde trommeln. Also wie Super. gesagt, wenn der Termin halbwegs passt und wer jetzt natürlich vor dem nächsten Barcamp St. Gallen irgendwie Drang hat, zu einem Barcamp zu kommen, 10. bis 12. Mai, Barcamp Bodensee in Friedrichshafen, von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Man muss aber Super. nicht an allen Tagen zwingend kommen. Und wo machst du das in Friedrichshafen? Das ist am Seemoser Horn. Das ist also, wenn das Square in St. Gallen, über das Square haben wir noch gar nicht lobend gesungen hier, aber wenn das Square in St. Gallen die schönste Barcamp-Location der Schweiz ist, dann ist definitiv das Seemoser Horn bei der Zeppelin-Universität die Ah. schönste Barcamp-Location in Deutschland. Also, ich habe bisher keine schönere erlebt und es gibt wenige Barcamps, auf denen ich noch gar nicht war. Da sind wir gespannt. Cool. Dankeschön für deine Unterstützung. Ich danke dir, liebe Leute, lebt lange und in Frieden, geht mal auf ein Barcamp und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.